Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 869 an Schiller. Anfangs war ich, wie Sie wissen, nicht sehr geneigt, mein Vorspiel drucken zu lassen, gegenwärtig aber wollte ich Ihnen Folgendes vortragen und Ihre Gedanken darüber hören. Gar viele Personen verlangen es zu lesen, besonders seit dem Aufsatz in der eleganten Zeitung. Nun bin ich auch bei der letzten Vorlesung wieder zu einiger Überzeugung gelangt, dass doch noch manches von der wunderlichen Erscheinung auf dem Papiere steht, und so wäre ich nicht abgeneigt, das Manuskript an Cotta zu schicken, der es denn in klein Oktav, eben wie Mahomet und Tancred, drucken möchte. Zu einer größern Ausgabe mit Kupfern wäre ich nicht geneigt, weil es immer kostbar wird und mehr als billig ist, zu tun macht, auch dadurch die Sachen in die Länge gezogen werden, denn mir wäre vorzüglich darum zu tun, diesen Spaß loszuwerden und dann etwas anders zu gehen. Was meinen Sie wegen des Honorars und was könnte man mit Billigkeit fordern? Haben Sie doch die Güte, die Sache mit Meiern zu besprechen und mir Ihre Gedanken zu sagen. Geben Sie mir auch Nachricht, wie es Ihnen geht. Bei mir hat sich leider kaum eine Spur von Produktion spüren lassen, indessen will ich es noch einige Zeit geduldig ansehen und von der nächsten Zeit etwas hoffen. Leben Sie recht wohl und gedenken mein, Jena, am 10. August 1802. G.